Das geht ja nun schon einige Jahre, egal über welches Thema man spricht. Klima, Finanzen, Wirtschaft, Soziales, Demokratie, Migration, internationale Beziehungen oder die Corona-Pandemie. Egal worüber man spricht und egal auch wer spricht, ob die Leute sich nun besonders politisch verorten oder auch vielleicht gar nicht besonders politisch sind, ob sich eher links verorten oder alternativ oder liberal oder wo auch immer. Spätestens im zweiten Satz, meistens schon im zweiten Wort, fällt ganz automatisch das Wort Krise. Also wir haben eine ganz umfassende Krise und das seit Jahren und das weltweit und die spitzt sich im Grunde auf verschiedenen Feldern immer mehr zu. Um nur herauszugreifen, diese ganze Klimafrage, diese Nachhaltigkeitsdebatte hat ja immer noch erstaunlicherweise diesen Ruf, dass sie was ganz Tolles und ganz Neues wäre. Sorry, aber diese Debatte ist jetzt ein halbes Jahrhundert alt. Sie beginnt spätestens mit dem Bericht des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums 1972. Und wir haben nun im letzten halben Jahrhundert jede Menge an Konferenzen, Beschlüssen, international, national, auf betrieblicher Ebene, kommunaler Ebene, in Gewerkschaften, ohne Ende zu Nachhaltigkeit. Es gibt Beschlüsse ohne Ende zur Nachhaltigkeit. Seit einem halben Jahrhundert, vielleicht erinnert man sich noch an die letzte internationale Konferenz in Madrid. Das waren die Schlagzeilen danach. Desaster, keine Fortschritte, verschenkte Zeit, Wut, Frust, Enttäuschung. Das Desaster von Madrid war zu erwarten. Ja, natürlich war das Desaster von Madrid zu erwarten. Zu verstehen, warum das so ist, muss man sich dieses Ding namens Kapitalismus etwas näher anschauen. Und ich rede ganz gern vom Kapitalismus, um zu betonen, dass wer gegen diesen Ismus ist, etwas von dem Ding verstanden haben sollte, das ihm den Namen gibt, nämlich vom Kapital. Meine These ist übrigens, es gibt heute sehr viele KapitalismusgegnerInnen, das war früher mal anders. Aber meine These ist, dass leider sehr viele Kapitalismusgegnerinnen bis heute sehr wenig vom Kapital verstanden haben und das sollte sich ändern. Dieser Kapitalismus braucht von seiner inneren Logik her grenzenloses Wachstum und maximalen Profit. Wenn er nicht mehr grenzenlos wächst und wenn die Möglichkeit, maximal Profit zu realisieren, eingeschränkt oder verhindert ist, dann gerät dieses System, dieser Kapitalismus unweigerlich in die Krise und wir mit ihm. Weil Kapitalismus ist ein gesellschaftliches Verhältnis, dessen Bestandteil wir sind. Wir hängen alle von dem Fetisch Wachstum ab. Das ist hier ein Beispiel jetzt aus dem Raum Stuttgart-Sindelfingen. Eine sehr reiche Gemeinde mit dem größten Werk von Daimler, mit starken Steuereinnahmen von Daimler. Das war jetzt vor eineinhalb Jahren. Die Steuereinnahmen stürzen ab. Ja, warum? Weil Daimler nicht mehr so viel Steuern zahlt, Daimler auch Verlustmeldungen hat. Sofort muss die Stadt Sparpläne in aller Eile fertig machen und die Stuttgarter Zeitung, aus der ich es habe, schätzt nun ein, diese Differenz gibt einen Ausblick darauf, was Sindelfingen, was alle Autoregionen erwartet, sofern die Branche dauerhaft darf. Das gilt nicht nur für das Auto, das gilt überhaupt für uns als Insassen dieser kapitalistischen Gesellschaft. Was droht uns, wenn dieser ewige Wachstumsfetisch nicht mehr funktioniert? Wir sind alle davon abhängig, dass Kapital wächst, wächst, wächst, wächst und maximal Profit realisieren kann. Ja, und wenn Frau von der Leyen nun ausgerechnet auch noch den Klimaschutz zum Wachstumsmotor für Europa erklärt, dann ist eigentlich völlig klar, also wenn selbst Klimaschutz nur noch in der Kategorie Wachstum gedacht werden kann, dann ist vollkommen klar, dass man von diesem Kapitalismus natürlich nicht die Lösung der Klimafrage erwarten kann, sondern ganz im Gegenteil, in einem solchen System, das ewig weiter wachsen muss, ist die Zerstörung der Erde programmiert in seiner Logik. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Pandemie und den Kapitalismus. Im Grunde kriegen wir jetzt seit über einem Jahr jeden Tag frei Haus geliefert eine einzige Botschaft. Und die lautet, was medizinisch richtig ist, ist wirtschaftlich falsch. Diese Meldung, Wirtschaft dringt auf baldiges Ende der Corona-Maßnahmen, die ist nicht etwa aus den letzten Tagen, die ist jetzt über ein Jahr alt, die ist vom April 20. Das war von Anfang an die Begleitmusik zu Corona. Das darf nicht sein, kein Corona-Schutz. Warum? Weil die Logik der Kapitalverwertung, wenn nicht ewiges Wachstum, wenn nicht Maximalprofit, dann Krise, untergräbt eben die Logik der Medizin. Und das kriegen wir jeden Tag mit. Und weltweit, insbesondere in den Ländern des globalen Südens, herrschen katastrophale Zustände. Ich sage nur Stichworte Indien, Brasilien, Afrika. Aber auch in den noch reicheren Ländern leiden zunehmend Menschen darunter. Auch hier gilt im Prinzip, für diese Wirtschaft, für diesen Kapitalismus, besser es sterben Menschen als die Wirtschaft bricht ein. Das ist zentral, weil von dieser Wirtschaft und von ihren Bewegungsgesetzen hängen wir alle ab. Es gibt überhaupt keinen in der Sache begründeten Zusammenhang zwischen einer guten und stabilen Lebensmittelversorgung und steigenden Aktienkursen. Kein Mensch kann erklären, wo da der sachliche Zusammenhang sei. Es gibt auch keinerlei in der Sache liegenden Zusammenhang zwischen einer guten und stabilen Gesundheitsversorgung und einer wachsenden Automobilproduktion. Da gibt es keinerlei Zusammenhang von der Sache her. Der tatsächliche Zusammenhang, der in dieser Gesellschaft hergestellt wird, beruht allein auf der Logik der Kapitalverwertung. Nur weil Kapital sich so verwertet und nicht anders, gibt es diese Zusammenhänge, die sachlich völlig unbegründet sind. Diese Wirtschaftsweise ist Gaga. Sie ist Gaga. Und was wir im Moment erleben, weltweit, aber zunehmend auch in den reicheren Ländern, ist ein Offenbarungseid des Kapitalismus. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg hat bereits vor einem Jahr, die Meldung ist vom 11. April 2020, in dankenswerter Weise öffentlich erklärt, ja, nach Corona werden die meisten ärmer sein. Er geht davon aus, man darf sich keine Illusionen machen, die Bevölkerung wird nach der Corona-Krise ärmer sein, das Geld für die Rettungspakete müsse schließlich irgendwo wieder eingespart werden. Völlig richtige Einschätzung, also nach der Logik dieses Systems. Und das erleben wir ja jetzt schon und das werden wir in Zukunft noch viel stärker erleben, wenn es nicht gelingt, durch starke soziale Abwehrkämpfe diese Logik zu durchbrechen. Man mache sich bitte noch einmal deutlich, was da geschieht. Der Staat pumpt so viel Geld wie noch nie in die Wirtschaft und die meisten werden ärmer. Das ist Gaga. Dieses System ist Gaga. Wenn das stimmen würde, was die Volkswirtschaftslehre, der Mainstream der Volkswirtschaftslehre behauptet, dann dürfte das gar nicht sein. Dieses System ist Gaga. Wir sehen also schon da, es gibt jede Menge Gründe für vernünftige Corona-Proteste. Jede Menge Gründe. Also, das Naheliegendste, wir wollen uns nicht mehr bei der Arbeit anstecken. Wir dürfen zwar nicht in Kneipen gehen, gut, dafür spricht einiges. Auch eine vernünftig eingerichtete Gesellschaft müsste da mal eine Zeit lang die Kneipen zumachen. Aber wir dürfen morgens in der S-Bahn quetschen, damit bei Daimler, VW die Bänder weiterlaufen. Also, das müsste man thematisieren. Oder was jetzt diese Initiative Zero Covid seit einiger Zeit fordert. Wenigstens mal jetzt 3 Wochen bezahlter Sonderurlaub für alle. Im Übrigen könnte man auch streiken. Warum gibt es eigentlich keine Streiks, die alle nicht unmittelbar lebensnotwendigen Betriebe einfach stilllegen? Warum gibt es das nicht? Oder warum gibt es keine breite Bewegung, die sagt, nur wenigstens während dieser Krise ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle? Wenn ihr Billionen habt, um die Wirtschaft und die Banken zu stützen, dann habt ihr auch ein paar Milliarden, um ein bedingungsloses Grundeinkommen zu zahlen. Auch das wäre ein Grund für breite, vernünftige Corona-Proteste. Oder gar Aufhebung des Patentschutzes für Impfstoffe zu fordern. Oder gar weitergehend ein breiter gesellschaftlicher Diskurs, eine breite Bewegung, die sagt, wir brauchen eine andere Art des Wirtschaftens, weil eines ist ja klar, die nächste Pandemie kommt mit Sicherheit. Kommt mit Sicherheit. Und wir brauchen eine Art des Wirtschaftens, die auch einmal herunterfahren kann, ohne zusätzliches Leid noch zu verursachen. Also jede Menge Gründe für vernünftige Corona-Proteste, die praktisch auf der Hand liegen. Aber es gibt kaum vernünftige Corona-Proteste. Es gibt ein paar, aber bei weitem nicht in dem Ausmaßen, wie sie notwendig wären, wie sie eigentlich auch möglich sein sollten. Was es dafür gibt, ist jede Menge absurde Corona-Proteste von Leuten, die nun anfangen zu rebellieren und nicht etwa die Halbherzigkeit der staatlichen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz angreifen, sondern absurderweise selbst diese Maßnahmen noch angreifen, ihre Aufhebung fordern und dann in völlig verantwortungsloser Manier und gemeingefährlicher Manier sich dann zu Zehntausenden treffen und diesen Virus weiter verbreiten. Warum ist das so? Warum gibt es so wenig vernünftige und so viele absurde Corona-Proteste? Dazu sollten wir uns diesen Kapitalismus noch mal etwas näher anschauen. Dieser Kapitalismus hat nun nicht nur eine äußere Seite, also maximaler Profit, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Er hat auch sozusagen eine innere oder subjektive Seite, nämlich die Seite derer, die diesen Kapitalismus bewohnen. Ich rede ganz gerne von den Insassen des Kapitalismus, also letztendlich von uns allen. Dieser Kapitalismus ist nämlich unter anderem auch ein Gedankengefängnis und vor allem er ist ein Gefängnis, von dem seine Insassen überhaupt nichts wissen. Die Insassen des Kapitalismus wissen nicht, dass sie in einem Gefängnis sitzen. Sie sehen überall nur Sachzwänge und keine Gefängnismauern. Also, selbstverständlich, wir müssen doch alle unser Leben lang arbeiten gehen, um Geld zu verdienen, weil wir sollen wir doch leben. Das ist doch ein Sachzwang. Da werden keine Gefängnismauern gesehen. Und wenn die Insassen dieses Kapitalismus über Alternativen diskutieren, über Alternativen nachdenken, sich über Alternativen streiten, dann können sie sich nur bewegen, schon gedanklich nur bewegen im Rahmen dieser vermeintlichen Sachzwänge, dieser Gefängnismauern, die nicht als solche erkannt werden, sondern als Sachzwänge wahrgenommen werden. Ja, und wenn wir uns diese Insassen des Kapitalismus oder dieses bürgerliche Subjekt etwas näher anschauen, dann sehen wir zunächst ganz grundlegend, für dieses bürgerliche Subjekt ist das frei und gleich. Das gleich und frei, das mit der Französischen Revolution dann einen Durchbruch erreicht und zur Maxime der Aufklärung wird, zur Maxime der bürgerlichen Gesellschaft. Wir sind alle freie und gleiche Bürgerinnen und Bürger. Dieses Ich bin mein eigener Herr ist ganz zentral für das Selbstbewusstsein des bürgerlichen Subjekts. Das Problem ist nur, dass sich die Realität dieser Gesellschaft ein klein wenig anders darstellt. Weil für die allermeisten Leute sehr oft sich sehr schnell darstellt, dass das irgendwie gar nicht so hinhaut mit dem Ich bin mein eigener Herr. Wo ich doch ein freier, gleicher, souveränes Subjekt bin. Wie kann das sein? Und wenn wir diesen Kapitalismus näher anschauen, dann sehen wir eben, Es ist eine Gesellschaft der Warenproduktion und die einzelnen Insassen dieser Gesellschaft sind voneinander isolierte Wareneigentümer, die sehen, zusehen müssen, wie sie ihre Waren verkaufen und sei es ihre wahre Arbeitskraft, von der sie leben. Und wenn sie ihre Waren nicht verkaufen, dann haben sie schlechte Karten in dieser Gesellschaft und im Grunde genommen sind diese vermeintlich ach so freien und gleichen Subjekte abhängig von einer anonymen Macht, die sie letztendlich beherrscht. Und das ist der Markt. Wir müssen uns am Markt bewähren und wenn der Markt uns nicht honoriert, dann geht es uns schlecht. Also nicht ich bin mein eigener Herr, sondern die eigentlichen Herren in dieser Gesellschaft, im Kapitalismus, sind die Märkte. Das ist nicht ganz einfach zu verstehen, weil Märkte sind eine abstrakte Macht und sind einfach nicht zu sagen, der Herr Meier, der ist dann schuld, das ist eine abstrakte Macht, die über uns herrscht. Dieses bürgerliche Subjekt ist permanent getrieben von seiner Konstitution her zwischen zwei sich widersprechenden Gefühlen, nämlich von dem Gefühl der Allmacht und dem Gefühl der Ohnmacht. Allmacht, weil diese Fiktion des autonomen Subjekts ganz konstitutiv ist für eben diese Gesellschaft der freien und gleichen Warenbesitzer. Aber Ohnmacht, weil es der unterschiedlichen Herrschaft von Markt und Kapital ausgeliefert ist, die es nicht beeinflussen kann. Diesen Widerspruch, dieses Hin- und Hergerissensein zwischen diesen beiden widerstrebenden Gefühlen ruft im bürgerlichen Subjekt eine tiefe narzisstische Kränkung hervor. Das Gefühl der Demütigung, der Angst, Wut, Rachebedürfnis, das schlummert zumindest und in Krisen bricht es sich dann auf vielfältige Weise Bahn. Aber wir sehen schon in der Grundkonstitution des bürgerlichen Subjekts ist angelegt, dass es prinzipiell anfällig ist für den politischen Amoklauf. Ganz schön, in Anführungszeichen, bringt dieses AfD-Plakat die Verfasstheit des bürgerlichen Subjekts zum Ausdruck. Freie Fahrt für freie Bürger. Ich kann machen, was ich will. Mir redet keiner rein. Ich bin mein eigener Herr. Und dann wird man aber überall von Verboten gegängelt. Natürlich personalisiert, das ist ein AfD-Plakat. In dem Fall sind es dann die bösen Grünen. Aber eigentlich bin ich doch frei und überall darf ich dann doch nicht frei sein. Nun sind natürlich die bürgerlichen Subjekte ein ziemlich bunter Haufen und bei weitem sind nun nicht alle AfDler, zum Glück. Und da gibt es ja auch außerordentlich unterschiedliche Leute und unterschiedliche Richtungen, Denkweisen, Verfasstheiten. Und trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten. Ich habe ja einige genannt, bei weitem nicht alle. Öko, links, liberal, konservativ, atheistisch, religiös, politisch, unpolitisch, esoterisch. Also es gibt ganz viele Erscheinungsformen dieses bürgerlichen Subjekts und trotzdem ist es gerechtfertigt, von dem bürgerlichen Subjekt zu reden, weil es nämlich über all diese durchaus bedeutsamen und beachtenswerten Unterschiede hinweg Gemeinsamkeiten gibt. Es gibt nämlich falsche Vorstellungen vom Kapitalismus. Im Grunde gibt es mit Schattierungen zwei falsche Vorstellungen, die in der Gesellschaft herrschen. Die eine ist, na, das ist doch die beste aller Welten. Also soziale Marktwirtschaft klingt das dann, klingt viel besser als Kapitalismus. Soziale Marktwirtschaft, das ist die beste aller Welten, sie ist vernünftig eingerichtet und so kann unser Leben doch nur organisiert sein. Die andere, ebenso falsche Vorstellung Kapitalismus ist eine andere, eine personalisierte, ist die Vorstellung, Kapitalismus sei eine Veranstaltung der einzelne, gierige, superreiche, sich bereichern und verantwortlich sind für diesen Zustand in der kapitalistischen Gesellschaft und für Krisen. Nun, das sind Unterschiede, also ob ich sage, das ist die einzig wahre und gute Gesellschaft oder ob ich sage, diese Gesellschaft hängt von der Gier vom Bösewichten ab. Das sind Unterschiede und trotzdem ist man sich einig. Beide Positionen sind sich im Grunde einig. Sie haben eine Gemeinsamkeit. Erstens, sie sehen die grundlegenden Verhältnisse, die das Kapital begründen, nicht. Nämlich Ware, Wert, Arbeit, Kapital, das wird alles nicht hinterfragt. Das erscheint als natürlich. Die Welt ist eben so eingerichtet und vor allem Krisen sind von unfähigen und schlechten Personen verursacht. Wenn ich der Meinung bin, Kapitalismus ist die einzig wahre und gute Gesellschaft, dann muss ich mir eine Krise erklären. In der einzig wahren und guten Gesellschaft kann es doch keine Krise geben. Also müssen es schlechte Personen sein, die schuld sind an der Krise. Wenn ich aber der Meinung bin, dass Kapitalismus sowieso die Veranstaltung von schlechten Personen ist, dann komme ich zu derselben Schlussfolgerung. Also beide Richtungen, so sehr sie sich auch unterscheiden im Einzelnen, treffen sich in der Vorstellung, dass Krisen von unfähigen und schlechten Personen verursacht worden sind. Und gerade in Krisenzeiten potenziert sich dann diese Vorstellung, die ich hier ungefähr wiedergebe. Die Vorstellung ist, dass es einige wenige Mächtige gibt, die Böses im Schilde führen, dass die geheime Pläne verfolgen, dass sie die ganze Welt an der Nase herumführen, um ihre Absichten zu tarnen. Aber wir durchschauen sie. Das ist so das Grunddenkmuster, das sich besonders in gesellschaftlichen Krisensituationen aus den verschiedensten Ecken der Gesellschaft, das ist wichtig, aus den verschiedensten Ecken der Gesellschaft zusammenkommend entwickelt. Und das sehen wir nun bei diesen sogenannten Corona-Demos ganz deutlich. Hier wissen die Demonstrierenden, wer schuld ist. Söder, Bill Gates, Merkel und so weiter. Sie sind auch gleich in Gefängniskleidung zu sehen. Die sind schuld. Das sind die Bösewichte, die die geheimen Pläne gegen uns verfolgen. Diese Corona-Demos, das ist eine neue Qualität. Wir haben uns ja nun die letzten Jahre schon an vieles gewöhnen müssen. Also Pegida, das ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass Pegida aufgetaucht ist. Dann die AfD-Erfolge. Aber die Corona-Demos ist eine neue Qualität. Da kann man nun nicht mehr einfach nur von Rechten reden. Man würde den Personen nicht gerecht, man würde aber der politischen Dimension auch nicht gerecht. Und der Hinweis darauf, dass da welche mit Rechten rumlaufen, der ist zwar nicht falsch, aber der wird nur wenige von denen, die da rumlaufen, überzeugen. Ich empfehle die Studie Politische Soziologie der Corona-Proteste der Uni Basel. Die haben eben mal untersucht, wer da in Konstanz im Oktober letzten Jahres demonstriert hat. Das waren einige Tausende. Die Studie ist frei zugänglich. Tendenziell Menschen über 40 aus dem Mittelschichtsniveau, verstärkt Selbstständige mit akademischem Hintergrund, viele mit links-alternativer Sozialisierung und Verbindung zur Esoterik. Also einfach sagen, das sind irgendwie alles Rechte oder Nazis, das ist zu kurz. Das Problem ist größer. Leider. Leider ist es größer. Aber es ist größer. Eine Studie zitiert nach Welt Online vom 31. März. Die Anhänger von Corona-Verschwörungsmythen werden aufgefordert, sich selbst politisch zu verorten. 28% rechts, 17% Mitte rechts, Mitte 15 und es sind über 16%, über 17%, die sich als Mitte links oder links einordnen von AnhängerInnen von Corona-Verschwörungsmythen. Ja, wenn wir uns da nochmal ansehen, was da so auftaucht, das ist ein Bild von Stuttgart, von der ersten großen Demonstration, die ja mittlerweile viele Nachfolger gefunden hat. Das ist der Jesus dabei, der den Bill Gates bekämpft. Da sind welche dabei, die keine zweite DDR wollen. Da sind welche dabei, die einfach statt den Shutdown fahren und so weiter. Es ist ziemlich bunt. Und deswegen reicht der Begriff Rechte nicht, es reicht auch der Begriff Querfront nicht. Ich glaube, man muss von der Kreuz- und Querfront des ausrastenden bürgerlichen Subjekts sprechen. Und diese Kreuz- und Querfront wird immer breiter, je länger die Krise andauert, und das Ausrasten wird immer intensiver. Das ist nun auch schon über ein Jahr her, im April. Ich möchte mir von Frau Merkel nicht sagen lassen, dass ich mir die Hände waschen muss. Ein erwachsener Mensch, wie ein Zwölfjähriger, ich wasche mir aber nicht die Hände. Ich bin mein Herr. Ich bin mein eigener Herr. Ich habe es satt gegängelt, um bevormundet zu werden, von wegen Maske. Ich bin mein eigener Herr, meine eigene Herrin. Oder man kann das auch, ich bin mein eigener Herr, auf ganz sanfte Tour sagen. Wir impfen nur mit Liebe. Wir lassen uns nichts sagen, wir sind unsere eigenen Herren. Eine besonders Rolle spielt zum Beispiel Herr Kubicki. Das ist auch kein Zufall, weil im bundesdeutschen Parteienspektrum steht nun keine Partei so offensiv für den Kapitalismus, Entschuldigung, das heißt natürlich Marktwirtschaft, wie die FDP. Alle stehen dafür, aber bei der FDP sieht man eben in besonderer Klarheit, Ungeschminktheit, Offenheit diese Verteidigung des Kapitalismus. Und deswegen ist es interessant, wie Herr Kubicki sich äußert, und zwar von Anfang an. Auch diese Meldungen sind alle vom letzten Jahr. Also von Anfang an, die Zahlen des Robert-Koch-Instituts, die sind politisch motiviert. Das stimmt überhaupt nicht. Ja? Die Lockerungen sind Pflicht. Also am 29. April 20. Lockerungen sind Pflicht. Dann, Lebensschutz ist nicht absolute Staatsaufgabe. Aha. Ah ja. Also es kann doch nicht einfach ums Leben gehen. Und dann, wenn jemand Angst hat, soll er zu Hause bleiben. Das ist schon Schulhofschlägerniveau. Ja? Das ist Schulhofschlägerniveau. Das ist das egoistische Ellenbogensubjekt. Wenn du Angst hast, dann bleib halt zu Hause. Aber stören uns nicht. FDP-Chef Lindner fordert Lockdown-Ende. Das ist jetzt vom Februar diesen Jahres. Also das ist immer die gleiche Leier. Begründung. Man muss diesen Lockdown beenden, weil er schädigt unsere Wirtschaft, er schädigt den Mittelstand und er gefährdet Hunderttausende von Arbeitsplätzen. Das kann nicht so weitergehen, also Läden auf, Geschäfte auf, die Menschen müssen wieder in die Freiheit. So, nun ist dieses Zitat nicht von Christian Lindner, sondern von der AfD-Fraktionschefin Alice Weidel. Aber die Positionen sind exakt deckungsgleich. Exakt deckungsgleich. Das könnte natürlich auch von Lindner stammen. Die Verbindungen, die Gemeinsamkeiten, die Schnittmengen zwischen gerade Wirtschaftsliberalen und Faschisten waren schon immer sehr stark. Und das betrifft nun nicht nur die FDP, obwohl es bei ihr am deutlichsten ist. Manchmal erwische ich mich ja dabei, auch dann von der AfDP zu reden. Das betrifft nun nicht nur die FDP, sondern es betrifft mit Abstufungen im Grunde alle die VerteidigerInnen des Kapitalismus. Die Verbindungen und Übergänge zum Faschismus sind fließend. Der bisherige Höhepunkt auf der politischen Ebene war die Wahl eines FDP-Politikers in Thüringen zum Ministerpräsidenten. Vor gut einem Jahr mit den Stimmen der AfD und mit Stimmen der CDU. Also, diese Kreuz- und Querfront des ausrastenden bürgerlichen Subjekts geht weit, weit, weit über die AfD oder ein paar Rechte oder ein paar Spinner hinaus. Das ist ein Problem, das weit in die Tiefe der Gesellschaft hineinragt und in ihr auch entsteht. Wir haben zum einen brutalen Egoismus und Sozialdarwinismus. Also wer nicht stark genug ist, der hat halt Pech. Und gleichzeitig sehnt sich das ausrastende bürgerliche Subjekt aber auch nach der glückverheißenden Gemeinschaft, irgendwie immer dazugehören und dieser Kälte um einen rum da irgendwas entgegensetzen und sich auch wohlfühlen können. Und wenn wir diesen Widerspruch, dieses Widerspruchspaar zwischen dem brutalen Egoismus und der Sehnsucht nach der glückverheißenden Gemeinschaft uns mal näher angucken, dann verstehen wir auf einmal auch, warum sich in solchen absurden Corona-Protesten Leute treffen, die doch auf den ersten Blick gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Also Nazis, Esoterik-Fans, die von Liebe reden, Wirtschaftsliberale, die von Freiheit, Demokratie reden, die treffen sich auf einmal, weil es Schnittmengen gibt. Es gibt Schnittmengen und die kommen in der Krise besonders zum Tragen. Die erste Überzeugung in all diesen drei Lagern ist, der Stärkere setzt sich durch. Bei den Nazis setzt sich der Stärkere gegen die Volksfremden durch, gegen die, die nicht zu uns gehören. Bei den Anhängerinnen von Esoterik setzen sich die Stärkeren gegen diejenigen durch mit dem schwachen Immunsystem. Ich bin gesund, mein Immunsystem ist kräftig. Wer ein schwaches Immunsystem hat, na ja, der wird aussortiert. Und bei den Liberalen oder in der Ideologie des Kapitalismus setzt sich die Stärkeren durch gegen die Unproduktiven, die nichts leisten. Also die Leistungsträger gegen die Unproduktiven. Der Stärkere setzt sich durch. Das ist eine ganz große Klammer für das bürgerliche Subjekt. Und die Glücksverheißung, die haben wir auch in all diesen Lagen. Also diese Sehnsucht danach, eins zu sein mit der Gemeinschaft. Bei den Nazis ist es die Gemeinschaft des Volkes, nach der man sich sehnt. Bei den EsoterikerInnen ist es die Gemeinschaft der Authentischen. Und bei den Liberalen oder Kapitalismusfans ist es die Gemeinschaft der Tüchtigen. Dieser brutale Egoismus, der sich paart mit der Sehnsucht nach der glückverheißenden Gemeinschaft, der ist sozusagen lagerübergreifend. Der charakterisiert das ausrastende bürgerliche Subjekt und diese Kombination macht es auch möglich, dass sich die verschiedensten Leute aus den verschiedensten Ecken gemeinsam in diesen Demonstrationen und Protesten finden. Der vorläufige Höhepunkt dieser Entwicklung ist oder war die Kampagne Alles dicht machen. Dabei hätte nebenbei gesagt, Alles dicht machen eine wunderbare Kampagne sein können, ein wunderbarer Hashtag für eine gute Kampagne. Nämlich einfach unter dem Motto, sollen wir wirklich krank werden und sterben, damit bei VW und Daimler die Bänder weiterlaufen, alles dicht machen? Mach dicht, VW und Daimler. Ist doch überhaupt nicht einzusehen, dass wir uns in der S-Bahn anstecken sollen, nur damit die Bänder weiterlaufen. Also das wäre eine gute Kampagne gewesen. Aber stattdessen haben wir dann diese absurde Kampagne erlebt, wo sich nun mehr oder weniger gelungener, ironischer Weise beschwert wird über die halbherzigen Gesundheitsmaßnahmen. Also nicht, weil sie halbherzig sind, sondern weil sie überhaupt Gesundheitsmaßnahmen sind. Schauen wir uns mal an, wie einer der Initiatoren von Alles dicht machen, nämlich der bekannte Regisseur Dietrich Brüggemann, dann auf Kritik reagiert. Das ist außerordentlich interessant. Da kommt viel vom bürgerlichen Subjekt raus. Zitat nach BZ vom 25. April. Zitat Brüggemann, ihr, mich und uns kritisiert, ihr trampelt auf denen herum, die jetzt selbstmordgefährdet sind. Ihr spuckt auf all die, die ihre Existenz verloren haben. Die Menschen, die ihn und seine Kollegen nun angehen, seien zynisch und menschenverachtend. Wenig später heißt es in dem wütenden Tweet, ihr seid ein Teil des Schlimmsten, was die Menschheit hervorgebracht hat. Ihr seid ein Lynchmob. Ganz einfach. Also, wenn Menschen, das Problem, dass Menschen ihre Existenz verlieren, Angst davor haben, vor ihrer Existenz zu verlieren, ja, selbstmordgefährdet sind, das wird gesehen. Aber es wird nicht etwa thematisiert, was das Problem in dieser Wirtschaftsweise war, sondern es wird nur das gesehen, Und es dauert auch nicht lange, bis dann der Anwurf kommt an die Medienelite, die einen immer härteren Lockdown fordert und jeden Kritiker mit Verweis auf volle Intensivstationen zum Abschluss freigibt. Also, was ich da gesagt habe, ich kann es nicht mehr hören von den Intensivstationen. Jetzt sind wir mal dran, jetzt bin ich mal dran. Hört mir auf, immer von den Intensivstationen zu reden. Das bewegt sich völlig in der Logik der Kapitalverwertung. Statt nun die Problematik dieser Art des Wirtschaftens zu thematisieren, wird sich nur innerhalb dieser Logik bewegt. Also die einen sind in ihrer Existenz bedroht, manche sind sogar haben Selbstmordgedanken, was natürlich eine wichtige Beobachtung ist und was schlimm genug ist. Aber dann macht er immer nur auf Medizin und redet von den Intensivstationen. Kein bisschen Blick über den Tellerrand hinaus, aber so fängt das bürgerliche Subjekt ausrastenderweise an, dann von denen als Mörder zu reden, also Lynchmob, die Gesundheitsschutzmaßnahmen verteidigen. Während doch diejenigen, die sich in verantwortungsloser Weise massenhaft treffen und Virus weitergeben, vorsätzlich und bewusst, sich doch viel eher mörderisch verhalten. Also die Umkehrung. Wer gegen unverantwortliches Verhalten protestiert, der wird zum Mörder erklärt. So rastet das bürgerliche Subjekt aus. Und es ist überhaupt kein Wunder, eigentlich keine Erwähnung wert, dass natürlich auch Sahra Wagenknecht vom rechten Flügel der Linkspartei natürlich alles dicht machen auch gut findet, aber auch Armin Laschet, der Kanzlerkandidat der CDU. Das ist ganz tief in der Gesellschaft verankert. Das sind nicht irgendwelche Randgruppen. Michael Hüter, der Chef des, wie es immer heißt, arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, der bringt das alles ziemlich emotionslos und trocken, aber knallhart auf den Punkt, diese Logik. Ja, wir müssen Corona-Tote hinnehmen. Sagt er ganz offen. Das ist halt alles nicht schön, aber die Realität ist nun mal so. Ne? Die Welt sieht halt nur so aus, also müssen wir das hinnehmen. Das ist die Logik der Kapitalverwertung. In diesem ausrastenden bürgerlichen Subjekt steckt massives mörderisches und selbstmörderisches Potenzial. Meine Gesundheit ist meine Entscheidung. Ach ja? Und die Gesundheit deiner Mitmenschen, ist das auch deine Entscheidung? Und diejenigen, für die Gesundheit oberste Priorität haben, und im deutschen Diskurs steht ja nun niemand so für das Primat der Medizin wie der Virologe der Drosten, die erhalten Morddrohungen. Meine Gesundheit ist meine Entscheidung. Im bürgerlichen Subjekt lauert die Barbarei. Das liegt schon in seiner Grundkonstitution begründet und in Krisenzeiten bricht das besonders auf. Das bürgerliche Subjekt neigt in Krisenzeiten zur konformistischen Rebellion. Was ist das, konformistische Rebellion? Das ist natürlich ein Widerspruch. Ja, das ist auch ein Widerspruch, aber ein quicklebendiger. Wer die Grundlagen des Kapitalismus nicht versteht, nämlich Arbeit, Ware, Wert, Staat, Nation, Kapital, für natürlich, naturgegeben, vollkommen unhinterfragbar hält, der nimmt in einer Krisensituation entweder alles hin oder er fantasiert sich schuldige Bösewichter und Verschwörungen, fordert autoritäre Krisenlösungen statt grundlegender gesellschaftlicher Veränderungen und versinkt schlimmstenfalls im antisemitischen Vernichtungswahn. Das ist die konformistische Rebellion. Und wir reden hier nicht vom grünen Tisch, das hatten wir ja alles schon mal. Auschwitz war in der Wahnvorstellung, die die meisten Deutschen unten wie oben befallen hatte, die Beseitigung der Raffgier, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen will, im Namen der ehrlichen und betrogenen Arbeit. Auschwitz war die zur höchsten Höhe gelangte konformistische Rebellion der ausrastenden Kapitalismusinsassen. Antisemitismus ist das Ressentiment gegen die kapitalistische Moderne. Achtung, nicht die notwendige Kritik am Kapitalismus, die ist dringend notwendig. Dazu sage ich am Schluss auch noch ganz kurz zwei Sätze. Sondern das Ressentiment, also das Gegenteil von Kritik, dass die Herrschaft von Markt und Kapital als persönliche Herrschaft bösartiger Menschen fantasiert, im Vernichtungswahn gegen die vermeintlich Schuldigen kulminiert und die Juden damit identifiziert. Schauen wir uns nochmal das an. Diese verbreitete Vorstellung, dass es einige wenige Mächtige gibt, die Böses im Schilde führen, die geheime Pläne verfolgen und die die ganze Welt an der Nase herumführen, um ihre Absichten zu tarnen. Aber wir durchschauen sie. Schauen wir uns dieses Muster einmal an und schauen wir es uns vor allem durch die Jahrhunderte immer wieder an. Es fällt auf, ganz schnell tauchen immer wieder die Juden auf als die eigentlichen Verursacher und die eigentlichen Hinterleute. Warum ist das so? Warum immer wieder die Juden? Dazu müssen wir uns die Geschichte des christlichen Abendlandes anschauen. Das Christentum ist in seinen Ursprüngen zunächst mal nichts anderes als eine kleine jüdische Sekte, die sich von den Mehrheitsjuden nur in einem Punkt zunächst mal unterscheidet, wenn sie sagen, na, der Messias ist gekommen. Und das ist er, der Messias. Die Mehrheitsjuden sagen, ach nee, komm, da waren schon so viele da. Der ist es auch nicht. Und nun muss jede Sekte, muss auch das Christentum sich von seiner Mutter absetzen, um seine Existenz zu rechtfertigen. Und so gehört es zum Gründungsmythos, ist es gar nicht zu trennen vom christlichen Selbstverständnis, dass die Juden sozusagen die Bösewichte sind, von denen man sich absetzen muss. Dieses Bild, diese Illustration stellt den sogenannten Judaskuss dar, also einer der 12 Jünger von Jesus, also einer aus dem innersten Kreis, sozusagen einer von uns, wird zum Verräter, spricht also mit der römischen Besatzungsmacht ab, kommt mal da abends da und dahin und dann derjenige, dem ich den Kuss gebe, also dem ich Liebe heuchle, das ist der Jesus und den könnt ihr euch dann schnappen. Und so ist es dann auch passiert. Judas, der Verräter, küsst also Jesus und Jesus wird dann bekanntlich gekreuzigt. Also, dass die Juden die Gottesmörder sind, das ist von Anfang an in der christlichen Erzählung drin. Das ist konstitutiv für das Christentum. Paulus, der Begründer des Christentums, spricht dann auch ganz offen davon, von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und verfolgt haben, Gott nicht gefallen, allen Menschen Feinde sind. Also Juden sind Gottesmörder, das ist von Anfang an im Christentum drin. Und dann schauen wir uns nochmal etwas genauer an. Dieser Judas hat ja nun nicht einfach nur den Jesus verraten, sondern er hat es auf einen bestimmten Grund getan, nämlich für 30 Silberlinge. Für Geld. Für Geld. Juden sind geldgierig, zieht sich durch die ganzen christlichen Jahrhunderte hindurch. Die Juden sind diejenigen, die das Geld beherrschen, die für Geld alles machen. Und mit dem modernen Antisemitismus, der am Ende 19. Jahrhunderts sich entwickelt, mit dem aufkommenden Kapitalismus, taucht dann dieses Bild natürlich wieder auf. Also der moderne Antisemitismus kann nahtlos anschließen an 2000 Jahre christlichen Antijudaismus. Das ist eine Karikatur aus dem Nazi-Hetzblatt Der Stürmer von 1938. Was sehen wir hier? Wir sehen hier einen fetten Geldsack, der seinerseits auf einem fetten Geldsack sitzt vor der Börse. Und man sieht schon, erster Blick, karikaturhaft bösartig, diese Nase, diese Lippen. Ja, man sieht sogar, ah, das ist ein Jud, das ist ein Jud. Und darunter steht, der Gott des Juden ist das Geld. Und um Geld zu verdienen, begeht er die größten Verbrechen. Er ruht nicht eher, bis er auf einem großen Geldsack sitzen kann, bis er zum König des Geldes geworden ist. Diese Vorstellung vom Juden als dem bösen Drahtzieher haben wir bei all diesen Verschwörungsvorstellungen. Das ist ein Plakat von einer Vorgängerorganisation der NSDAP in der Weimarer Zeit. Der Jude ist der Drahtzieher, der die Volksmassen sozusagen an an der Leine führt und manipuliert. Und es ist überhaupt kein Wunder, überhaupt kein Zufall, dass auch bei diesen Corona-Demos zunehmend mehr auch offener Antisemitismus zur Schau getragen wird, geäußert wird, ungehemmt wird. Also hier zum Beispiel ein Teilnehmer mit Judenlügen und dann auch sozusagen invers, also umgedreht, ich selbst bin ja der verfolgte Jude, also weil man zum Beispiel Impfgegner ist oder was gegen die Corona-Politik hat, wird man zum Juden abgestempelt. Es ist praktisch zwangsläufig, dass Antisemitismus in solchen Verschwörungsbewegungen immer deutlicher wird und zwar auch immer häufiger, völlig ungeschminkt. Das ist kürzlich in Köln in Straßenbahnen aufgetaucht. Es ist das Corona-Problem, ist doch vor allem ein Judenproblem. Und dann erfahren wir also, dass Merkel, Spahn, Maas, Drosten und so weiter in Wirklichkeit ja alles Juden sind. Ja, dieser anschwellende neue Faschismus, der ist ja nun nicht vom Himmel gefallen, sondern der ist ja im Schoße des neoliberalen Paradieses der letzten 30 Jahre herangewachsen. Also gut, dass das sowjetische Imperium unterging, das war keine emanzipatorische Alternative. Im Gegenteil, gut, dass das Imperium unterging. Aber die Jubelgesänge der 90er Jahre von wegen, jetzt bricht das Reich der Freiheit an und alles wird gut und blühende Landschaften und, die haben sich doch bis auf die Knochen blamiert. Bis auf die Knochen blamiert. Und wer nun über diese neue anschwellende Welle von Autoritarismus, Faschismus, Menschenfeindlichkeit reden will, der muss über die letzten 30 Jahre neoliberales Paradies reden. Daraus ist dieser neue Faschismus erwachsen. Wir haben es mit einer gigantisch anwachsenden Produktivität zu tun, seit Jahrzehnten, Stichwort Mikroelektronik, die aber in der Logik des Systems immer mehr Menschen überflüssig macht. Nicht falsch verstehen, kein Mensch ist überflüssig, aber in der Logik des Systems, das auf ewiges Wachstum und maximalen Profit ausgerichtet wird, werden immer mehr Menschen überflüssig, weil Maschinen und Roboter machen das besser und billiger. Deswegen ist die Angst vieler Menschen, dass man bloß nicht zu den Überflüssigen gehört, durchaus nachvollziehbar und liegt erstmal auf der Hand. Oh Gott, hoffentlich gehöre ich nicht zu den Überflüssigen. Also die Existenzangst, die Angst abzurutschen, die hat ja reale Grundlage. In diesem Kapitalismus herrscht das Prinzip Homo homini lupus, also der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Also wir konkurrieren alle gegeneinander um die Gunst des Marktes. Also mein Gegenüber ist mein Konkurrent. Entweder er geht unter oder ich. Da gibt es einen Arbeitssatz, den habe entweder ich oder er. Also du oder ich. Homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Und wenn nun diese Gesellschaft, die sowieso grundlegend so schon konstruiert ist, in die Krise gerät, dann wird das immer deutlicher, auch im Verhalten der Subjekte oder der Insassen dieser Gesellschaft. Ja, dann sollen sie doch im Meer verrecken, die Flüchtlinge. Ist doch mir egal. Sind ja eh nur Wirtschaftsflüchtlinge. Bloß keine Einwanderung in unser Sozialsystem. Oder auch, na, dann soll doch die Welt draufgehen. Hauptsache, ich kann Auto fahren, ich habe Arbeit. Homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Und die Subjekte, die so drauf sind, die wählen sich dann die entsprechenden Führerinnen und jubeln den entsprechenden Führerinnen zu. Die Führerinnen sind ja nie das größte Problem. Das größte Problem sind die Fans, die diese Führer brauchen und die diese Führer wünschen. Und das hat etwas zu tun mit der Verfasstheit des bürgerlichen Subjekts in Krisenzeiten. Es ist von ganz entscheidender Bedeutung für die weitere gesellschaftliche Entwicklung und für die großen Auseinandersetzungen, in denen wir schon stehen und die noch auf uns zukommen werden und die noch härter werden. Das ist vollkommen klar. Es ist ganz entscheidend, wie Kapitalismus verstanden wird. Wird Kapitalismus so verstanden, also die böse Frau Merkel oder wer auch immer ist schuld? Und bitte 33% der Deutschen stimmen der Aussage zu, die Corona-Krise wurde so groß geredet, damit einige wenige von ihr profitieren können. Das ist ein Drittel. Das sind nicht irgendwelche kleinen Kinderheim. Ein Drittel stimmt dieser Aussage zu. Also versteht man Kapitalismus so oder versteht man Kapitalismus wirklich? Und nur an einem kleinen Beispiel nochmal zu verdeutlichen, wie Kapitalismus wirklich zu verstehen wäre und wie Kapitalismus auch zu bekämpfen wäre, zu kritisieren wäre. Zum Abschluss zur Frage der Arbeitszeit, der Lebensarbeitszeit, der Wochenarbeitszeit. Das ist eine Umfrage. Wann würden Sie gerne in Rente gehen? Genau 2% würden gerne länger arbeiten wie 65. Die allermeisten würden gerne viel früher aufhören. Die Antwort ist die Rente mit 67, mit 70, mit 75, mit 80. Darüber wird da schon offen diskutiert. Es ist ein offenes Geheimnis. Wer heute unter 40 ist, der wird, wenn die Entwicklung so weitergeht, mit 80 noch keine Rente haben, von der wir leben können. Das ist ein offenes Geheimnis. Das weiß im Prinzip jeder. Und das in einer Situation, wo uns Roboter und Computer immer mehr Arbeit abnehmen. Aber wir sollen immer länger arbeiten. Obwohl die Roboter und Computer immer besser werden, sollen wir immer länger arbeiten. Dieses System ist Gaga. Dieses System ist Gaga. Kapitalismus heißt Bullshit arbeiten ohne Ende. Wirklich Bullshit arbeiten. Das kann man an tausend Beispielen festmachen. Nehmen wir nur das. Wie viele Schiffe und Flugzeuge werden eigentlich nur deswegen gebaut, weil Kapitalismus den ewigen Wettlauf um das preisgünstige Angebot verlangt? Und wenn es irgendwo 10.000 Kilometer weiter auf dem Globus etwas gibt, was preisgünstiger ist, dann müssen dort Riesenschiffe hinfahren und dann muss es zusammengesetzt werden, weil dort kann man den meisten Profit machen. Und dann werden es eben noch mehr Flugzeuge und Schiffe. Wie viel Ressourcen, wie viel Energie, wie viel menschliche Kraft, wie viele Fähigkeiten verbrauchen wir, wenn wir in immer höherer Stückzahl, immer engeren Takt den Globus umrunden? Es werden immer mehr, immer mehr. Nicht aus sachlicher Notwendigkeit, sondern weil Kapital ewig wachsen muss und weil maximaler Profit realisiert werden muss. Und wie viele Menschen machen ewig Überstunden, erleiden Herzinfarkt, Burnout, reiben sich auf, nur damit ihre Firma mehr überflüssige und schädliche Autos produziert als die Mitbewerber. Kapitalismus heißt Bullshit arbeiten ohne Ende. Kapitalismus heißt, wir arbeiten viel zu viel, viel zu viel. Möglich ist radikale Arbeitszeitverkürzung und ein ganz anderes und besseres Leben. Notwendig dazu wäre gesellschaftliche Selbstorganisation jenseits der Logik der Kapitalverwertung. Das wäre aber dann schon Thema für mindestens einen weiteren Vortrag. Ich möchte damit das dann beenden. Ich will am Schluss noch einige wenige Tipps geben zur weiteren Vertiefung. Zum einen diesen Text Manifest gegen die Arbeit, so 30 Seiten als PDF auch im Netz zu finden. Ich stelle nachher auch gleich nochmal Links rein. Und nein, da geht es nicht darum, dass wir alle nichts mehr tun sollen, sondern da geht es da um diese verrückten Bullshit-Arbeiten, die wir im Kapitalismus zu leisten gezwungen sind. Da geht es um die Kritik an dieser Meckermaschine aus ewigem Wachstum und maximalem Profit. Und dann ein Buch, das jetzt kürzlich erst erschienen ist, das ich sehr empfehlen will, im UNAS Verlag, Shutdown, Klima, Corona und der notwendige Ausstieg aus dem Kapitalismus. Da haben ja also einige AutorInnen unter verschiedenen Aspekten versucht, mit Blick auf Klima- und Corona-Krise diesen kapitalistischen Irrsinn etwas auseinanderzunehmen und auch über Alternativen zu reden. Ich möchte noch zwei Seiten empfehlen. Zum einen Disposable Times gibt es jetzt relativ kurz mit sehr vielen kürzeren, klugen Texten, die verschiedene Seiten des kapitalistischen Irrsinns beleuchten. Und Emanzipation und Frieden, wo auch ich mitarbeite, das gibt es nun schon seit einigen Jahren.